Ja, guck mal, auf meinem Geburtsurkunde heiße ich Kotzivi, also nicht Kotzivi heißt es der Sohn von Sonntag. Und ja, als ich geboren wurde, ich bin jetzt 29, aber das sehen die Leute ja nicht. Und man hat mir jeden Tag gesagt, ich bin 18 oder 20 oder so fort. Aber als ich 1983 geboren wurde, ist das nicht akzeptiert, dass man zum Beispiel Joel schreibt auf meinem Geburtsurkunde. Das war verboten. Okay. Und